Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht die Erde erschaffen. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht all das getan. Hada zu Bethlehem im Stall an Heiligabend, all das als die Zeit erfüllt war und erkam. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht die Erde erschaffen. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht all das getan. All das für die Welt am Kreuz auf einem Hügel. Am Kreuz breitet er für uns die Arme aus. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht die Erde erschaffen. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht all das getan. All das nach der Nacht am hellen Ostermorgen, als er von dem Tod als Sieger auferstand. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht die Erde erschaffen. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht all das getan. Ah.